Wir haben den 31. März 2040. Herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast mit ein statt i, nur auf wrestling.com, ebenfalls mit ein statt i. Ende Monat, Ende des Märzes, und wir haben einen Montag. Das heißt, Raw ist bald wieder und es ist nicht irgendeine Raw, es ist natürlich die allerletzte Raw for WrestleMania, also die Go-Home-Show. Da dürfte einiges Interessantes passieren. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich mittlerweile wirklich schon ziemlich, ziemlich stark auf WrestleMania, wie das denn auch jedes Jahr sein sollte. Ja, ich hatte es versprochen und nun kommt es natürlich auch. Total Divas, die erste Folge der zweiten Staffel. Ich habe die vor mittlerweile schon fast einer Woche mal geguckt und hatte mir Notizen gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das Ganze ein bisschen früher schon nochmal durchgehe. Nichtsdestotrotz, ich habe mir natürlich Notizen gemacht und versuche jetzt durch meine Notizen das Ganze nochmal auf den Punkt zu bekommen. Ich habe auch nicht, also werde jetzt nicht ins Folge nach erzählen. Ich habe mir jetzt vor allem mal ganz interessante Punkte, die ich für total bekloppt gehalten habe, notiert. Und da gab es einige, oh glaubt mir. Dann wollen wir das doch mal versuchen. Das Tolle war ja, die zweite Staffel von Total Divas, die fing an mit einem Rückblick auf die komplette erste Staffel und es ging dann so weiter, als wäre gar nichts gewesen. Das war schon mal das Beste. Nur, dass Summer Rae jetzt mit im Team ist. Und Summer Rae von Anfang an fand ich sehr schlagkräftig, jung, sympathische junge Frau. Und netterweise, wie mir dann verschiedene Videotrailer dann in dieser Episode gezeigt haben, wird Summer Rae jetzt wohl zu der Zicke aufgebaut. Und das fiel mir dann auch direkt auf. Alle haben in dieser Folge Stress. Alle haben Stress und Natalya ganz besonders. Natalya hat mit allen Stress. Und Eva Marie hat natürlich erstmal wieder anonym geheiratet. Top, anonym, Fernsehen, läuft, ja. Heult dann erstmal warum und dann stehen die da bei dieser Schneiderin, die für die Funkadactyls da immer die Sachen schneidert, und die Designerin meinte auch, ja, I wouldn't appreciate it at all. Also hat dann auch mal die vollste Sympathie darüber gebracht und erstmal zu Eva total aufgebaut und gemeint, ach, ich würde das als Elternteil auch nicht so toll finden. Ja, schon mal top, alle in Stimmung gebracht, alle heulen, alle am Stress. Niki Bella und Cena haben auch erstmal keinen Kontakt mehr, die streiten natürlich auch rum. Und das nächste, was so scheint, ist irgendwie, alle versuchen zu heiraten in der Sendung. Ich komme später nochmal in dieser Sendung dazu, was eigentlich die Top-Themen sind. Was mir dann noch aufgefallen ist, das fiel mir schon in der ersten Staffel mehrmals auf und es führt sich fort. Es gibt in einigen Sendungen, ja, wenn viele Frauen in einer Sendung sind, dass hin und wieder mal dezent die Kamera in Richtung der Brüste zeigt. Das wird meistens dezent während eines Interviews gemacht oder ähnlichem. Und bei Total Divas läuft das Ganze dann so. Brie und Niki sitzen da und lassen sich, glaube ich, Make-up machen oder die Haare machen. Niki ist in einem mega kurzen Top mit mega viel Ausschnitt, beugt sich nach vorne wie die Bekloppte und Brie meint, look at your huge boobs, und die Kamera zeigt voll drauf und bleibt da erstmal 10 Sekunden stehen. Ja, sehr dezent. John Cena erweist sich hier auch als totales Arschloch, wie ich das auch schon immer in der ersten Staffel fand, und kommt natürlich nicht zu Nikis Geburtstag und schickt Brie dafür den entsprechende Mitteilung. Was noch? Natalya zeigt sich von ihrer besten Seite, hat ein totales Mitteilungsbedürfnis und sagt uns erstmal, dass sie voll betrunken ist und versucht sich dann erstmal an den ersten Typen ranzumachen, den sie findet. Das ist blöderweise der Freund von Naomi. Oder? Ja, der Freund von Naomi, und da gibt es natürlich wieder Stress, und dann gehen Natalya und Naomi aus dem Club heraus, wo das Ganze abgelaufen ist, vor die Tür, und Naomi versucht dann die ganze Lage mal zu schildern und bringt dann gewisse Bewegungen zusammen mit diesen Yes-Bewegungen zusammen, und da laufen sehr komische Sachen zwischen diesen beiden Damen vor der Tür, aber dann kommt natürlich erstmal der erste Polizist, der da so in der Nähe rumstand, und meinte dann, calm down or you're going to jail. Ist die verständliche Polizei in Amerika. Das war ein Highlight absolut. Die beiden Frauen gehen daraufhin wieder in den Club und lachen sich erstmal schlapp darüber. Alles ist wieder gut. Daraufhin sehen wir Eva Marie mit ihrem Freund im Auto. Ich dachte nur, ja, zwei Idioten. Die Bella Twins besuchen so eine komische Convention. Ich glaube Wizard World oder irgendwie sowas. Irgendwas Comic-mäßiges, wo sich alle komisch verkleiden. Und Nikki ist natürlich tiefsten getroffen, dass John Cena nicht da ist und tiefster Trauer und weiß nicht so genau, was sie machen soll. Kommt natürlich ein Kind an, total umgestellt und fragt erstmal, wo denn John Cena wäre. Top. Dann kommt Cena später auch noch an, man hört schon, die Bellas stehen da gerade, machen Fotoshoot und man hört schon im Hintergrund auch auf dieser Convention die Reaktion, dass das Cena sein muss. Und der Security-Mensch fragt auf wahrhaftig Cena, you need a ticket for this, als er dann zu den Bellas gehen will. Also ich meine, erstens kennt man in Amerika John Cena eigentlich und zweitens, selbst wenn man John Cena nicht erkennt, aber da ein Mann über diese Convention läuft und das Publikum und die Leute, die da sonst noch laufen, abgehen wie Sau, dann merkt man ja eigentlich, dass das schon irgendjemand Wichtigeres ist. Ja, Eva Marie befreit dann das ganze Haus von den Sachen von ihrem Freund Jonathan, weil die Eltern ja zu Besuch kommen und das ja noch nicht wissen mit der Heirat, und dass sie zusammenwohnen und alles. Und dann habe ich mir hier irgendein... Ach ja, Jonathan muss dann in ein Hotel natürlich netterweise. Das Auto darf er auch nicht mitnehmen, muss zu Fuß gehen. Das fand ich schon mal klasse. Nikki wurde von Brie und Daniel Bryan eingeladen, mit zum Öko-Choppen zu gehen, um die ein bisschen aufzumuntern. Und ich habe nichts gegen Bio-Zeugs, aber da ist schon kranke Zeug, was die beiden einkaufen gehen. Vollste Sympathie hier für Nikki, dass die nach einer Zeit abhaut. Also da hätte ich es auch mit dem Heulen bekommen. Als nächstes, Natalia zieht einen Vergleich total aus dem Zusammenhang heraus und absolut nicht PG, aber ich schwöre, dass sie das genauso gesagt hat. Natalia vergleicht ein Match zweier guter Diven mit einem Pissing-Contest. Wo auch immer auf dieser großen Welt es solche Contests geben sollte, ich weiß nicht, was sie mit diesem Vergleich ausdrücken wollte, aber ich schwöre, es wurde genauso gesagt. Nikki heult weiter rum, ob sie sich jetzt für Cena entscheiden soll oder nicht. Eva Marie macht sich doch wahrhaftig Sorgen, dass ihr Vater wegen ihr eine vierte Herzattacke bekommt und stirbt. Ganz starkes Spotlight in dieser Staffel auf Eva Marie. Ja, und dann kommt die Familie von Eva. Der Vater, der hängt auf dem Sofa, als würde er gleich sterben. Ohne Scheiß. Insgesamt, die Familie wirkt wie irgendeine mexikanische Schlägertruppe, die Geld eintreiben will von irgendeinen Drohgeschäften. Und der Bruder fragt dann direkt, ob Eva geheiratet hätte und bums ist da still im Raum und der Vater haut ab ins Bad und alle sind traurig und gucken in die Gegend. Sympathie an dieser Stelle für Jonathan, der dann noch mit reinkommt und die Familie haut dann ab. Das war's dann mit dem Besuch. Erstmal was reinfuttern, Heirat, bums weg. Und dann kommt der Wahnsinn. Dann gibt es ein Streitgespräch zwischen der Partei Eva Marie und Jonathans und der Familie von Eva Marie. Und ha, ja, es ist. Also Eva Marie scheint doch nicht ganz so blöd zu sein. Ein bisschen artikulieren kann sie sich. Und der Vater, der sitzt da wieder in seinem Stuhl, als würde er gleich sterben. Und dann haut der einfach ab. Das ist echt der Wahnsinn. Also Diskussion zwischen Eva und Jonathan und den Brüdern. Vater sagt nichts und haut einfach ab. Und der Bruder geht dann auch weg und zeigt dann beim Weggehen noch den Mittelfinger. Also da ist die beste Stimmung. Stress ist hier ein ganz großes Thema. Und zum Abschluss dieser Folge sehen wir dann noch John Cena. Der steht auf so einem Seesteg, ganz verlassen, mit Rosen und Wein in der Hand. Und jetzt ist halt die Frage Heiratsantrag für Nikki. Und an der Stelle kommt dann das To Be Continued in der nächsten Folge. Dieses To Be Continued hat übrigens auch die nächste Folge um 20% quotentechnisch in die Höhe gerückt. Und ob John Cena den Heiratsantrag gemacht hat, das erfahren wir dann bald, wenn ich die nächste Folge gesehen habe. Und dann gibt es noch einen kleinen Trailer, was uns in dieser Staffel denn noch erwartet. Ich habe einmal die ganzen Themen zusammengefasst. Die Themen sind Heirat, alle machen miteinander rum oder wollen miteinander rummachen und alle haben Stress. Ja, heiraten, rummachen, Stress. Das sind die drei Top-Themen in der zweiten Staffel von Total Divas. Also höchst interessant. Aber weiterhin gute Quote und dann in der nächsten Folge noch eine bessere Quote. Und ich gucke es auch gerne. Kann ich gar nicht anders sagen. So, dann haben wir, wie gesagt, Montag. Das heißt, heute Nacht ist Monday Night Raw, die letzte vor WrestleMania. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass Rob Van Dam bald zurückkehren wird. Wahrscheinlich nach WrestleMania, wobei die genaue Zeit, der genaue Zeitpunkt noch nicht festgesetzt ist, denn also nach die Raw nach Mania ist ein guter Anhaltspunkt. Ansonsten, es könnte sein, da vier Plätze in dieser Andre the Giant Memorial Battle Royale noch frei sind, dass er da als Überraschung reingeht. Ist aber auch noch nicht feste. Und ja, als Sieger würde ich ihn da schon mal nicht sehen. Ansonsten hat man jetzt wohl auch WrestleMania zeitlich durchgeplant. Und die Battle Royale ist wohl auch definitiv auf der Main Card, also im wirklichen Pay-Per-View mit drin. Währenddessen gibt es ja diese zweistündige Pre-Show. Ich weiß nicht, ob noch immer das so geplant ist, dass eine Stunde davon auf WWE.com und die andere Stunde auf dem WWE-Network läuft. Ich weiß es nicht genau, wie das eingeteilt ist. Aber so von der Grafik und von der Werbung her scheint es wohl so, dass beide Stunden auf dem WWE-Network laufen. Man da also nicht blöd noch hin und her schalten muss, sondern dann wirklich die 6+ Stunden. Ob es wohl noch eine Post-Show gibt. Die 7 Stunden, wer weiß, alle auf dem Network gucken können und hoffentlich ohne, dass es andauernd abbricht. Für die Pre-Show ist es mittlerweile wohl wahrscheinlich, oder es kann sein, dass dort dieses Fatal 4-Way Tag Team Titelmatch stattfinden wird. Was ich ein bisschen schade finde, das hätte ich gerne auf der Main Card gesehen, da habe ich mich mittlerweile auch stark drauf gefreut. Ein Fatal 4-Way Tag Team Match sieht man nicht so oft. Andererseits, wenn man 2 Stunden Pre-Show macht, könnte man ja auch einfach mal dem Match auf der Pre-Show eine Viertelstunde geben und dann ein richtig gutes Match wegballern schon mal. Das wäre natürlich schon mal super, das Publikum schon mal für die Main-Show anzuheizen. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass man dem Match so viel Zeit gibt, auch wenn man 2 Stunden Pre-Show hat. Das wird wahrscheinlich auch wieder nur auf 7 bis 10 Minuten auslaufen. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Worum ich mir viel mehr Sorgen mache, ist ehrlich gesagt, wenn die Leute da dann in die Halle kommen und ja gut, die Pre-Show, das Match von der Pre-Show werden sie wahrscheinlich dann ganz zum Schluss der Pre-Show machen, wenn dann die meisten Leute in der Halle schon sind und ansonsten wird da nicht viel für das eigentliche Stadionpublikum sein als Attraktion. Das wird alles ruhig so hinlaufen und wahrscheinlich dann anfangen, wenn die Türen aufgemacht werden und die Leute anfangsweise reinkommen und da kann man während der Pre-Show nachverfolgen, wie die Halle sich langsam füllt, was ja auch irgendwo ganz cool ist. Ich hoffe nur, dass sich diese lange Zeit von Pre-Show bis WrestleMania und so weiter, also bis zum Ende von WrestleMania, nicht auf die Publikumsstimmung auswirkt und dann am Ende total Ruhe ist im Publikum, weil die Zuschauer einfach nicht mehr können und sich satt gesehen haben. Das hoffe ich mal nicht. Also, dass so Main-Events dann immer erstmal ein bisschen ruhiger wird, aber sich das dann auch wieder bessert, das hat man ja immer gerne mal. Das hatte man auch, ich glaube, bei 24, als dann Edge gegen Undertaker Main-Event war. Und das war ein gutes Match, was die abgeliefert haben, aber da war es auch erst total ruhig, wirklich Totenstille schon fast. Aber das sollte sich dann bessern. An der Börse ist man ein bisschen runtergegangen. Jetzt so im $27-Bereich, das ist ja bekannt. Shane McMahon wird wahrscheinlich bei WrestleMania anwesend sein, allerdings nur Backstage. Dann sind wohl die ganzen WrestleMania-Go-Home-Shows auch schon fertig geschrieben, was ja schon mal positiv zu verzeichnen ist. Also anscheinend kein Durcheinander und Chaos mehr jetzt vor der letzten Raw. Das scheint wohl alles geplant zu sein. Das ist natürlich gut. Und dann hatte ich ja schon letztens gesagt mit The Shield, dass ich nicht hoffe, dass die jetzt in nächster Zeit schon auseinanderbrechen oder dass es jetzt in der nächsten Zeit auch machen. Und es ist wohl so gedacht, dass wie gesagt, Ambrose und Rollins dann als Shield Tag Team Roman Reigns noch rüberbringen sollen. Das Ganze ist allerdings wohl auch nicht für die nächste Zeit gedacht. Die WWE hat also wohl erkannt, die kommen momentan als Face-Tag-Team sehr gut an. Lassen wir das also erstmal noch so. Und das finde ich auch sehr positiv. Ansonsten, was ich noch im neuen Figure 4 Weekly Newsletter gelesen habe, was ich ganz interessant fand, es ist wohl so bei Live-Shows, wenn da das Kommentatorenpult zum Einsatz kommt, also für eine Aktion durch den Tisch, durchs Kommentatorenpult, dann kann man das wohl daran erkennen, dass das Kommentatorenpult nur 2 Monitore hat, anstatt von 3 sind es, glaube ich, normalerweise. Und vor so einem Match, wenn das passiert, wird wohl auch das komplette Notebook und sonst was Sammelsurium an technischen Geräten auf dem Kommentatorenpult, also von den Kommentatoren Jerry Lawler, JBL, Michael Cole, erstmal entfernt. Das wusste ich nicht. Ich war auch noch nie bei einem Taping fürs Fernsehen oder Pay-Per-View live. Entsprechend konnte ich das noch nicht beobachten, aber das fand ich sehr interessant. Ja, dann haben wir Raw heute Nacht, wie gesagt. Es sind alle großen Stars angekündigt, die bei WrestleMania da sein werden. Ich werde gerade nochmal auf www.com gehen, um zu gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes angekündigt haben. Ansonsten werden da heute die letzten Akzente gesetzt und nach der Raw sollten wir dann wissen, worum es in den Matchen geht, etc. etc. Auf www.com natürlich der Hauptartikel Total Divas Recap, Summer Go Slap Happy. Ja, hier die Ohrfeige von Summer Rae gegen Natalya, die wurde auch schon deftig umworben. Wie kann ich denn hier weiterschalten? Also, WrestleMania, ja, die Pressekonferenz, das ist gut, dass das erwähnt wird. Die Pressekonferenz um 11 Uhr AM amerikanischer, oh Gott, AM, ich weiß, das ist ja früh morgens. Was haben wir für eine Verschiebung zeitlich? 6 Stunden? 6 Stunden vor hier? WrestleMania, wenn ich um 2 Uhr nachts WrestleMania gucke, dann ist in Amerika 6 Stunden zurück. Das heißt, wenn um 11 Uhr morgens bei dem was läuft, 6 Stunden zurück. Ich kann nicht so gut rechnen. Ich, 10, 5, 4, 5 Uhr dann bei uns? 5 Uhr? Kann das sein? Kann also sein, dass die Pressekonferenz bei uns um, was ist denn das dann? Ist das dann Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, es ist dann auch bei uns Dienstag. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt total keinen, nicht absoluten Mist, aber es könnte sein, um Dienstag um 5 Uhr morgens die Pressekonferenz zu WrestleMania aus New Orleans. Die werde ich mir natürlich angucken, denn die wird live gestreamt auf dem WWE Network und genauso wird wohl auch von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag gibt es wohl sogenannte WrestleMania Today-Sendung auf dem WWE Network. Da wird dann wohl nochmal zusammengetragen, was in New Orleans so los ist, was da so um das WrestleMania Weekend herum passiert. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was man da so bringt aufs WWE Network. Die werde ich mir dann auch alle angucken. Ich bin dann ja Donnerstag bis Sonntag auch unterwegs in Hamburg, werde dann allerdings das, kann ich jetzt gerade auch schon mal verkünden, das Aufnahmeequipment mitnehmen, werde mich da dann auch regelmäßig melden. Das Hotel hat WLAN nach Hotelaussage, das sollte also kein Problem sein. Ich werde mir auch die WWE Network Sachen da alle angucken. Am Sonntag geht es dann wieder zurück und dann wird auch noch aufgenommen mit Thomas das große Tippspiel und Preview zu WrestleMania und dann ist ja glücklicherweise Ferien, sodass ich mich am Montag auch direkt mit dem WrestleMania Review zurückmelden kann. Und da bin ich dann mal sehr gespannt, was dann so alles passiert ist. So, was wollte ich ursprünglich mal sagen? Die Pressekonferenz werde ich mir angucken, natürlich. Die werden wir dann, je nachdem, ob das jetzt Dienstagmorgen. Nee, das ist nicht dienstags morgens, oder? Ich hoffe nicht. Ich schreibe morgen eine Arbeit, da muss ich eigentlich ein bisschen ausgeschlafen sein. Ja, die kann man sich bestimmt auch noch später angucken. Auf jeden Fall, nee, die wird auf jeden Fall nicht morgen sein, weil morgen ist ja erstmal, nee, die wird übermorgen sein. Morgen, wenn ich dann von der Schule wieder zurück bin, zum Glück etwas früher, kann ich dann über Raw hinweg gucken und kann mich da dann noch zurückmelden. Es gibt interessanterweise gar keine Ankündigung, was denn bei Raw sein wird momentan auf www.com. Das heißt, ich gehe gerade mal unter Shows und dann unter Raw. So, The Final Showdown. Das heißt, wir werden Undertaker und Brock Lesnar nochmal beide sehen bei Raw. Mehr ist gerade gar nicht angekündigt. Das ist ja auch wieder klasse. Ja, wir können auf jeden Fall ausgehen, dass alle da sind. Also Daniel Bryan wird diese Woche natürlich wieder da sein, um auch da die letzten Akzente zu setzen, zusammen mit Triple H. Wir werden nochmal Undertaker und Brock Lesnar sehen. Ich nehme an, beide zusammen in einem Ring auch nochmal. Bin gespannt, was man da nach dem von letzter Woche noch bringt. John Cena, Bray Wyatt wird nochmal was gezeigt. Man wird das Match zwischen The Shield und Kane und den New Age Outlaws noch weiter aufbauen. Habe ich irgendwas vergessen? Natürlich bringt man Randy Orton Batista auch nochmal raus. Da bin ich mal gespannt, wie man das zusammenbringt mit dem Daniel Bryan Triple H, ob man das zusammen ineinander fließen lässt oder ob man das schön noch separat hält. Das wird auf jeden Fall interessant sein. Die letzte Raw vor WrestleMania ist in der Regel immer Nonstop Action, also Promo nach Promo nach Promo nach wichtiger Promo und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich kaum immer Luft zum Durchatmen zwischendurch, keine Pausen, kein gar nichts. Also wir haben Pausen natürlich, aber keine Toilettenpause, so gesagt. Und da können wir dann sehr gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, über die WrestleMania-Card heute gehe ich, ich könnte noch kurz mal sagen, zum Beispiel Für das Match zwischen Randy Orton, Batista und dann halt, ja, wahrscheinlich Daniel Bryan, vielleicht auch Triple H, nehmen wir aber an, natürlich Daniel Bryan, das ist, glaube ich, relativ sicher. Da gibt es dann ja zum Beispiel auch so die Gerüchte, ob denn vielleicht Vince McMahon reinkommt. Also Vince McMahon zeigt sich eigentlich immer gerne, wenn es um WrestleMania geht. Das kann ich auch verstehen, wenn ich ja, Owner einer solchen Liga wäre und WrestleMania mein Baby wäre, dann wäre ich auch immer da anwesend und würde mich auch gerne vor Kamera zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Main Event mit Daniel Bryan drin, dass vielleicht dann Triple H wutentbrannt rauskommt und irgendwie eingreifen will und dass Vince dann dazukommt und vielleicht versucht zu unterbinden. Das würde, glaube ich, auch große Reaktionen bekommen. Ich glaube allerdings auch, dass man Daniel Bryan, dass man da keine Eingriffe gegen oder für Daniel Bryan haben möchte, um Daniel Bryan das wirklich alles alleine erledigen zu lassen. Und dann am Ende wirklich 70.000 Leute zu haben, die wirklich euphorisch Yes rufen und nicht nur so halbherzig. Ansonsten das Steven-Match, da ist immer noch die Sache, was für ein Gimmick bringt man da rein. Dann könnte man drüber nachdenken, ob Naomi gewinnt. Das war ja ursprünglich mal geplant, AJ gegen Naomi und dann wahrscheinlich Naomi, die den Titel bekommt. Wir haben die Story zwischen AJ und Tamina. Tamina könnte gewinnen. Ich glaube aber, dass man die Story zwischen AJ und Tamina ohne einen Titelgewinn von Tamina auch weiterführen kann, einfach innerhalb des Matches. Ja, dann haben wir noch John Cena gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt ist da momentan Favorit in den Wetten und ich glaube, da ist es am schwierigsten, das zu tippen, denn es gab schon viele Matches in meiner Tippspielkarriere und meiner Karriere als Host und Podcaster, wo ich immer dachte, nee, John Cena kann man an dieser Stelle nicht schon wieder gewinnen lassen und dann war das doch wieder so und ich dachte am Ende, in Gottes Namen, das kann man doch nicht schon wieder machen. Ja, das wird alles sehr interessant. Ja, Undertaker gegen Brock Lesnar ist, denke ich, relativ klar. Da sollte es keine großen Überraschungen geben. Da ist vor allem sehr interessant, dann zu sehen, wie denn die Matchqualität wird. Ich denke, sehr gut. Ich denke, da werden einige überrascht sein, wie gut die Matchqualität denn noch sein wird. Und ansonsten war es das erstmal für heute mit einem Blick auf die Uhr, auch wenn es heute mal wieder etwas kürzer war. Aber das ist okay, dafür melde ich mich ja fast jeden Tag da zurück hier. Sonntag jetzt nicht, da hatte ich kirchlich familiär zu tun. Nein, es ist niemand gestorben, es war ein Vorstellungsgottesdienst. Ich hasse Kirche. Ansonsten, ja, melde ich mich dann morgen zurück, eher zum Abend hin, weil ich ja, wie gesagt, dann auch erst noch Raw gucken muss, nachdem ich von der Schule wieder da bin, glücklicherweise etwas früher als sonst. Und ja, und dann, ich freue mich sehr auf die Raw, das wird eine Heidenspaß und morgen Abend haben wir dann im Wrestling-Podcast höchstwahrscheinlich die vollständige WrestleMania-Card, denke ich mal. Und ich glaube auch, weil das von dem, wie man Werbung dafür gemacht hat, momentan immer so dargestellt wird, als ob in diesen 2 Stunden Pre-Show nur ein Match stattfinden wird, ich glaube, es wird leider kein Match mehr mit den NXT-Leuten geben vor Raw, vor WrestleMania in der Pre-Show. Was ich schade finde, aber okay. Übersättigen sollte man die Leute natürlich auch nicht mit Matches. So, dann würde ich sagen, Kritik, Lob, Anmerkungen etc. Immer gerne in den Kommentaren. Auf der rechten Seite meiner Seite, also in der rechten Sidebar, gibt es ein wunderbares Formular. Da muss man weder Name noch E-Mail eingeben. Das ist also absolut anonym. Da kann man einfach seine Frage eingeben. Heißt also, wenn irgendjemand von euch eine Wrestling-Frage hat oder wenn er sein Tippspiel zu WrestleMania abgeben möchte, wenn er mich irgendwas dazu fragen möchte, wer dann wahrscheinlich gewinnen wird, wie da die Tendenzen sind oder ähnliches, was in einem Diven-Match passieren könnte, falls es da Interessenten gibt. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Brock Lesnar doch die Streak beendet, also die 21-0-Serie vom Undertaker. Gerne alles schreiben, ich beantworte das dann in der nächsten Ausgabe. Heißt also, wenn ihr heute oder morgen bis, ich sag mal, 16, 17 Uhr noch zuseht und eure Fragen schickt, dann werde ich die morgen in der Ausgabe noch beantworten. Ja, und an der Stelle würde ich dann sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit Raw. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und dann hören wir uns morgen wieder mit dem Review von der letzten Monday Night Raw vor WrestleMania 30.